cherry on the cake. With a pie, a smile, it changes what I say. While I waste my time in regretting that the days went from perfect to just okay. Lordy, what would I do? Don't call me possessive, but God, if he's smooching with you. As a jealous boy, Ruth, the world should be free, but don't you go following suit. My heart is aligned, it couldn't be neutral, I couldn't be that way inclined. It's hard to defend, ba ba ba ba ba ba, these feelings, my top and top friend. It's cruel, ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba. It's cruel, ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba. It's cruel, it's crueler than cruel, but cruel is the gospel that sets us all free, then takes you away from me. Should a love be tender and bleed out loud, or be tougher than tough and prouder than proud? If I'm troubled by every folding of your skirt, am I guilty of every male-inflicted hurt? But I don't know how to describe the modern rose when I come. Eins live. Domian. Das Eins live Talkradio. 0800 220 5050. Domian. Im WDR Fernsehen und bei 1 Live. 1 Live. 0800 220 5050. So, ihr Lieben. Es ist 1 Uhr nachts und wer ist hier? Hier ist Domian. Ich grüße euch herzlich. Willkommen bei Domian. Willkommen beim 1 Live Talk Radio. Wie immer mittwochs eine freie, eine offene Themenrunde. Wenn ihr also gerne mit mir sprechen wollt, dann meldet euch ganz einfach hier unter unserer kostenfreien Telefonnummer 0800 220 5050 oder mailt unter domian@wdr.de plus eure Telefonnummer. Der erste Anrufer heute Nacht heißt Stefan und Stefan ist 34. Guten Morgen. Guten Morgen, hallo. Hallo Stefan, weswegen rufst du an? Und zwar habe ich eigentlich drei bzw. vier Probleme. Oh, fangen wir mal mit dem ersten an. Ja, und zwar, ich suche seit 4 Jahren schon noch. Es wäre sehr schön, wenn du den Hörer irgendwie klar an den Mund halten könntest. Ist jetzt besser? So, viel besser, ja. Okay. Ja. Also ich bin seit 4 Jahren arbeitslos, suche schon seit 4 Jahren einen Job. Ja. Und ich komme aus dem Ruhrgebiet und es ist unmöglich, hier einen Job zu finden. Ja. So? Bitte? Ja. Ja, und wie gesagt, also ich versuche schon schriftlich, die auch persönlich hin. Ja. Und ich bekomme einfach nur Absagen. Ja, das hast du gerade gesagt, vielleicht erwähnst du, sagst du sie erstmal, die vier Probleme, und dann können wir im Einzelnen drauf eingehen. Okay. Das andere ist halt, also ich habe zudem noch Schulden. Mhm. Wie hoch? Also circa 12 bis 15.000. Oh, weia, das ist viel. Ja, aber allerdings muss ich sagen, ist ja auch eine Rückzahlung Unterhalt drin. Ja. Und das hat sich natürlich mit den Jahren geläppert. Ja. Und das dritte halt, ist eigentlich das größte Problem halt, meine Mutter ist an Krebs erkrankt jetzt. Deine Mutter ist an Krebs erkrankt? Ja, seit Mitte Juli, hat sich herausgestellt. Seit Mitte Juli? Ja, seit Mitte Juli, es kam Mitte Juli erst raus. Mhm. Also ich bin jetzt total fertig, also ich weiß auch nicht mal wieder, also weiter, was ich jetzt so machen soll. Mhm. Und ich habe sie jetzt selber fast 3 Monate gepflegt. Ja. Also ich bin wirklich fertig mit der Welt. Also ich habe auch, wie gesagt, ein Kind. Ach, du hast ein Kind auch noch? Ja, natürlich. Wegen halt Unterhaltrückzahlung ist ja jetzt. Ach so, genau, ja. Das hast du gesagt. Aber du sorgst nicht für das Kind. Das Kind ist bei der Mutter. Bei der Mutter, ja. Aber wir haben super Verhältnis, muss ich sagen. Ja. Nur der Vollständigkeit halber. Du hast, du hast vier Probleme gesagt, oder? Ja, drei oder vier. Drei oder vier. Und das, ich könnte mir vorstellen, dass das mit der Mutter am schwerwiegendsten ist. Genau, ja, natürlich. Mhm. Also wie gesagt, also. Was ist denn das für eine Krebserkrankung, die deine Mutter hat? Also die kam also erstmal mit Verdacht auf Bandscheibe rein. Mhm. Und hinterher hat sich herausgestellt, dass das mit der linken Niere zu tun hat.